ziet er heel hoopvol uit. We zijn live op Radio Pottenkoe natuurlijk. Dat mag je maar afwachten of het hoopvol is. Nou, ik zie hier iemand op een zetel die er is uitgebreid voor gaan zitten. Met een hele grote toeter. Ja, hè? Ja, dat is niet zomaar een toeter, hè? Nee, dat weet ik. Dat is een alpenhoorn. Ja. Daar is ze mee door India getrokken ooit. Oh, ja? Met dat enorme ding. Kun je je voorstellen dat Olga, andere Olga, door India trok met dit ding? Ja, fantastisch. Ja. Nou, ik ga het toch vragen hoor, Olga. Ja, maar ik luister een keer wat terug te horen. Want ze zegt Olga, ieder jaar. Hallo. Mag ik je vragen? Ja, vraag mij wat. Du fragst, wer? Ich frag dich oder du fragst mich? Darf ich dich etwas fragen? Ja, bitte. Könntest du vielleicht bitte schön spielen für die Radio? Okay, dann geh mal dort. Dann geh mal dahin. Es ist ein bit noisy, aber das wird nicht anders werden. Ja. Oh, es hat gebeuren, es hat gebeuren. Olga hat spielen. Let op die fluisteraar, daar komt ie hoor. Want je staat zo gebogen altijd om het geluid goed te horen, dat je gaat... Oh. Ja, take it like a man. Ja. Ja, want je staat echt zo. Ik doe dat al mijn hele leven hoor. Ja, maar dan op een gegeven moment dan... krijg je last. Ja, ik weet het. Voor mij was het last. Dat kan je niet hebben. Nou, Olga, dankjewel. Het is echt zo wonderschoon. Wat zag je toe? Ik vond het zelf wonderschoon, dankjewel. Oké, gern gezien. Maar het is schöner, wenn het stil is en silence. Ik brauch Andacht. Dan ben ik ook goed, maar jetzt is het een beetje schwierig. Macht aber nichts. Guck mal, ik ben 86 jaar en ik übe nie. Ik heb keine Puste meer. Du brauchst viele Luft. Du brauchst viele Luft, damit der Ton gleichmäßig rauskommt. Sonst geht der Ton nach oben oder nach unten, aber scheißegal. Das machst du auch seit Jahren schon hier, gell, den Job. Sendest du das auch? Ja. Das ist live aufgesendet. Okay. Dann kommt das Archiv. Okay. Ich habe viel in Kopenhagen gemacht, in Christiania. Mit Ole. Auch mit Interview und schöne Sachen haben die gemacht. Aber es ist lange her. Einmal wollten sie wissen, warum ich die Mistress auf die Weinkrisiness bin. Was? Ich bin die Meisterin der göttlichen Verrücktheit. The Mistress of Divine Craziness. And they wanted to know why I'm crazy. Well, yeah. Yeah, why? Why not? Yeah. Why not? Why not? Ist doch besser als normal sein, gell? Ja, alles ist besser. Bisschen verrückt. Göttlich verrückt. Ja. So, alles Gute für die Amsterdamer. Ich liebe Amsterdam. Ja. Tschüss. Nou, dat was Olga, andere Olga, die met haar enorme alpenhoorn iets niet voor. Nou, het is...